24. April 1945. Um Hitler herum lichteten sich die Reihen der Getreuen. Mittlerweile waren auch die Sekretärinnen Christa Schröder und Johanna Wolf ausgeflogen worden. Traudel Junge und Gerda Christian blieben. Frau Christian, die Dara, war Hitlers Lieblingssekretärin. Sie hatte Humor und Berliner Schnauze, das mochte der Chef. Aber was machte Frau Junge noch hier? Traudel Junge war stets das fünfte Rad am Wagen gewesen. Ich selbst hatte nie erlebt, dass Hitler sie überhaupt einmal als erste Wahl zum Diktat rufen ließ. Sie wurde nur als Vertretung eingesetzt, wenn eine andere Sekretärin verhindert war. Albert Bormann hatte sie eines Tages aus der Münchner Parteizentrale mitgebracht, als Dara nach ihrer Hochzeit einige Monate nicht arbeitete. Als ich Frau Junge, damals noch Fräulein Humps, zum ersten Mal sah, das war in Berchtesgaden, hatte ich mich regelrecht erschrocken. Sie war mir durch einen unglaublichen Silberblick aufgefallen. Bald darauf hatte sie sich an den Augen operieren lassen und nun konnte man sie anschauen. Immer mehr Stadtteile wurden von der Roten Armee eingenommen. An diesem Tag gingen auch die Flugplätze Gatow und Tempelhof verloren. Hitler hatte für diesen Fall vorgesorgt, eine neue Landebahn auf der Charlottenburger Chaussee zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor sollte ausweichend genutzt werden. Hitler hoffte auch, über diesen Weg Verstärkung für den Kampf einfliegen zu lassen. Tatsächlich landeten noch etwa 200 Marinesoldaten von Dönitz mitten im Inferno. Hitler begegnete mir auf dem Gang. Er sah mittlerweile so aus, wie man sich einen Menschen vorstellt, der ohne Tageslicht und frische Luft lebt, bleich, tief gebeugt, unsicher im Schritt, einem Gefängnisinsassen ähnlich, der alle paar Stunden einmal den Gang auf- und ablaufen darf. So schlurfte er an meiner Telefonzentrale vorbei, wie ein Mörder in der Todeszelle. Ganz im Gegensatz dazu Eva. Sie machte sich weiterhin sorgfältig zurecht, wie eh und je, legte Rouge auf die Wangen und kleidete sich, als befände sie sich in einer hochherrschaftlichen Villa und nicht in einer mit einigen Möbelreliquien längst vergangener Tage hergerichteten Gruft. Mir gefiel das, fast muss man sagen, Eva war die einzige, die sich weiterhin kultiviert benahm. Sie erinnerte mich daran, dass wir noch nicht tot waren. Außer ihrer Erscheinung hatte ihr einfach alles mit Tod zu tun, überall nur Vergangenheit, Ende, Untergang. Sämtliche Gesichter waren grau, nur Evas Lippen nicht. Bislang ahnte ich allerdings nichts davon, dass Eva noch etwas für sie Wichtiges vorhatte. Viel Zeit blieb ihr nicht. Seit Hitler am 22. April das Ende verkündet hatte, war uns klar, dass damit vor allem sein eigenes Ende gemeint war. Jeder schien sich mit der Frage nach der besten Methode für einen Selbstmord zu beschäftigen. Ich hörte von Cyankali-Kapseln, die Dr. Stumpfegger verteilen würde. Mir wurde keine angeboten. Ich brauchte kein Gift. Meine Walter PP lag entsichert neben mir auf dem Tisch am Arbeitsplatz. Ich war jederzeit bereit, mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Diejenigen unter uns, die wie ich wegen ihrer unverzichtbaren Dienste noch nicht entlassen waren, wussten ganz genau. Die eigene Haut zu retten, diese Chance bestand erst nach Hitlers Tod. Also warteten wir darauf. Danach gab es drei Möglichkeiten. Durch die eigene Hand sterben, die Telefonzentrale mit einer weißen Fahne schmücken und sich den Russen ausliefern oder die Flucht wagen. Ich schwankte. Einerseits hatte ich mit dem Leben abgeschlossen und fühlte mich matt und leer. Andererseits platzte mein Kopf vor lauter Rettungsstrategien. Der Überlebenswille war noch nicht besiegt, aber sollte es nicht mehr weitergehen, dann wollte ich mich an die Walter PP halten. Und wenn Hitler zu lange wartete, sollte ich jetzt einfach aufstehen, hinausmarschieren aus der Reichskanzlei und versuchen, mich zu Frau und Kind durchzuschlagen? Ach was, aussichtslos. Durch die Ruinen irrend wäre ich irgendwo der Gestapo in die Arme gelaufen. Und als Feigling aufgehängt zu werden, das wollte ich auch nicht. Alles drehte sich nur noch um zwei Fragen. Wann würde sich Hitler umbringen? Wann stand der Russe in der Bunkertür? Den Kameraden ging es ähnlich. Viele waren wir ohnehin nicht mehr. Unausgesprochen warteten wir alle auf dasselbe. Wann endlich würde uns Hitler erlösen? Wir warteten Stunde um Stunde. Tag um Tag. Nicht wenige sah ich beten, einige taten es zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich war im Führerbunker immer mehr isoliert, Von meinen Kameraden ließ sich niemand mehr hier unten sehen, solange es nicht unbedingt nötig war. Regelmäßig erschien nur meine Vertretung. Meinen guten Freund Helmut Beermann hatte ich in den letzten Tagen auch nicht mehr getroffen. Mittlerweile war er sicher ausgeflogen worden. Desgleichen wohl Albert Bormann, der sich genauso wenig von mir verabschiedet hatte. Dafür saßen jetzt Eva Braun und Magda Goebbels häufig zusammen im Gang und sprachen über das Tagesgeschehen, den Bunker und vor allem natürlich über Hitler und Josef Goebbels. Ich hörte, wie sie sich gegenseitig Mut zusprachen, die Männer nicht zu verlassen, sondern mit ihnen in den Tod zu gehen. Wir haben mit ihnen gelebt, wir werden mit ihnen sterben. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Viele besorgte Zivilisten riefen an. Die Nummer der neuen Reichskanzlei stand ja, wie schon gesagt, im Telefonbuch, und auch die Führerwohnungsnummer war kein Geheimnis. Wer sie kannte, konnte sie weitergeben. Die Kameraden von oben vermittelten die Anrufe oft zu mir weiter. Einmal schrie und weinte eine Frau, sie war so aufgebracht, ich konnte sie kaum verstehen. Ihre Nachbarin werde vergewaltigt, schluchzte sie herzzerreißend. »Hilfe, Hilfe, so helfen Sie doch!« Im Hintergrund hörte man furchtbare Schreie. »Einen Augenblick!« Mehr brachte ich nicht heraus. Ich wollte den Anruf nur loswerden. Dr. Goebbels stand in Sichtweite. Ich rief nach ihm, hielt ihm den Hörer hoch. »Zivilisten!« Goebbels übernahm jedes dieser nervenzehrenden Gespräche, auch das mit der Zeugin der Vergewaltigung. Zwischen den Lagebesprechungen war die Stimmung besonders bedrückend. Alle flüsterten. Ich wollte mich von dieser Totengräberstimmung nicht anstecken lassen und sprach absichtlich laut und vernehmlich in meinen Telefonhörer. Das brachte ein bisschen Normalität in diese gespenstische Atmosphäre. Am Abend fand wieder eine Lagebesprechung statt.